Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor Detroit Electronics, Maschinensound aus der Autostadt. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Einer der Namen, der in Verbindung mit Detroit Techno weniger fällt, ist Terrence Parker. Auf einer seiner Compilations schreibt Parker dann auch, dass die Musik, die in Detroits Community am meisten gehört wird, der Hip-Hop ist. Ganz nebenbei hat diese Stadt ja auch mit Eminem einer der größten Hip-Hop-Stars überhaupt hervorgebracht. Dennoch soll Parker hier als Schnittmenge zwischen beiden Welten Erwähnung finden. Wir hörten ihn von seinem Soloalbum mit dem Titelstück Detroit After Dark. Think Twice vom Detroit Experiment. Das Detroit Experiment ist einer der vielen musikalischen Seiten dieser Stadt. Andy Horowitz von Rope-A-Dope Records hat die Vision, die Kräfte dieser Stadt zu bündeln und mit dem Detroit Experiment wichtige Protagonisten der Stadt zusammengebracht. Alles unter der Federführung übrigens von Carl Craig. Klar, dass der recht elektronisch wird, aber beim folgenden Track kann man gut hören, wie sich das jazzige Trompetenspiel von Marcus Belgrave mit dem Synth-Spiel von Craig verbindet. Nicht ganz der Detroit-Sound, wie wir ihn kennen, aber dennoch wieder innovativ. Einer der frühen Köpfe des elektronischen Detroit-Sounds ist Kevin Saunderson, der mit Derek May und June Atkins die Schulbank drückte. Saunderson ist wohl der Einzige, der mit dem Detroit-Sound so etwas wie den Mainstream-Hit geschafft hat, doch dazu später. Unter einem seiner Pseudonyme E-Dancer modulierte er eine Keyboard-Linie, die Ähnlichkeiten zu alten New-Wave-Tracks von Eurythmics oder Visage aufweist. Klar zählt dort der New-Wave zu Saunderson großen Einflüssen, die er gekonnt in seine Musik einfließen ließ. E-Dancer mit dem Stück Warp. We'll be right back. Dawn von John oder Joey Beltran. Er gehört sicher zu den Romantikern des elektronischen Detroit-Sounds. Mittlerweile lebt er in Miami und hat sich eher dem Latin-Sound verschrieben. Aber seine frühen Solo-Platten, Earth and Nightfall zum Beispiel, brachte er auf Carl Craigs Label heraus. Und die markieren auch seine Zeit in dieser Stadt, deren Sound er mitprägte. Ein weiterer Stern am Himmel von Detroit Electronics, Kenny Larkin, hören wir sein Catatonic von 1994 im Stacy Pullen Remix. Ich muss es immer wieder erwähnen, wenn es eine Zentralfigur gibt, die heute noch für das Wahrzeichen des elektronischen Detroit stehen kann, dann ist es Carl Craig. Den Vogel abgeschossen hat er mit seinem Projekt Inner Zone Orchestra. Obwohl die Platte Programmed 1999 erschien, klingt sie heute noch wie Musik von übermorgen. Musikzeitschriften überschlugen sich und mit Recht kann man das Album als Meilenstein bezeichnen. Hören wir Manufactured Memories. Hier ist das Inner Zone Orchestra. We komen uit een ander stelsel om je brein te beheersen. We zijn van een andere planeet gekomen om met je hersenen te puzzelen. En als we die weer in elkaar gezet hebben, blijft er niks over. Buena noche, buena noche, mi paloí. Buena noche, buena noche, ya buena noche, mi paloí. From the minds of the universe comes a new future. A future that brings the spirits together to rule over our music. Inspiring beats from beyond, to melodies from above which give a new light. A light guided by Sun Ra, Miles, Blakey, Coltrane. A light that guides his brothers to a new level. A level that the fake ones can't touch. Das war Big Fun, der große Clubhit der Formation Inner City. Dahinter steckte der schon erwähnte Kevin Saunderson. Damit sind wir wieder bei den Urgesteinen des Detroit Techno gelandet. Derek May, der über den Detroit Sound sagte, die Musik ist genauso wie Detroit ein kompletter Fehler. Es ist, als würde man George Clinton und Kraftwerk mit einem Sequencer in einen Fahrstuhl einsperren, um sie gesellig zu halten. Derek May mit Chaotic Harmony. Kurz vor Schluss nochmal ein weiteres Urgestein des Detroit Techno, June Atkins, dieses Mal unter seinem Pseudonym Model 500 mit I Wanna Be There. Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Detroit Electronics ging. Ich möchte diese Sendung mit einem seltenen Stück von Cybotron beenden. Der Song nennt sich Industrial Lies und stammt von 1983. Am Mikro war Thomas Elbern und der sagt jetzt schon mal Tschüss. behind.